Luschin nahm eine bittere Miene an und schwieg würdevoll. »Ihre Bitte, dass mein Bruder bei unserer Zusammenkunft nicht zugegen sein solle, ist einzig auf mein Verlangen hin nicht erfüllt worden«, sagte Dunja. »Sie schrieben, dass Sie von meinem Bruder beleidigt worden seien. Ich denke, dass dies sofort geklärt werden muss und Sie beide sich versöhnen müssen. Und wenn Rodja Sie tatsächlich beleidigt hat, so muss und wird er Sie um Entschuldigung bitten.« Pjotr Petrowitsch wurde sofort mutiger. »Es gibt gewisse Beleidigungen, Avdotja Romanowna, die man beim besten Willen nicht vergessen kann. In allem gibt es eine Grenze, die zu überschreiten gefährlich ist. Denn ist sie einmal überschritten, so ist es unmöglich, zurückzukehren.« »Ich sprach eigentlich nicht davon, Pjotr Petrowitsch«, unterbrach ihn Dunja ein wenig ungeduldig. »Verstehen Sie doch, dass unsere Zukunft jetzt ganz davon abhängt, ob dieses alles sich möglichst schnell aufklären und erledigen lässt oder nicht. Ich sage offen, dass ich es anders nicht sehen kann. Und wenn Sie mich ein wenig schätzen, so muss die ganze Geschichte, wie schwer es auch fallen mag, heute noch beigelegt werden. Ich wiederhole Ihnen, wenn mein Bruder die Schuld trägt, wird er Sie um Verzeihung bitten.« »Ich bin erstaunt, dass Sie die Frage so stellen, Avdotja Romanowna.« Luschin wurde immer gereizter. »Wenn ich Sie schätze und sozusagen verehre, brauche ich doch nicht gleichzeitig jeden aus Ihrer Familie besonders gern zu haben. Wenn ich auf den glücklichen Besitz Ihrer Hand Anspruch erhebe, brauche ich doch nicht gleichzeitig Verpflichtungen zu übernehmen, die unvereinbar sind. Ach, lassen Sie doch diese ganze Empfindlichkeit, Pjotr Petrowitsch«, unterbrach ihn Dunja mit Wärme, »und seien Sie der kluge und edle Mensch, für den ich Sie stets gehalten habe und halten will. Ich habe Ihnen ein großes Versprechen gegeben. Ich bin Ihre Braut. Vertrauen Sie mir doch in dieser Sache und glauben Sie mir, ich werde die Kraft haben, unparteiisch zu urteilen. Der Umstand, dass ich die Rolle eines Richters übernehme, ist für meinen Bruder ebenso eine Überraschung wie für Sie. Als ich ihn heute nach dem Empfang Ihres Briefes aufforderte, unbedingt zu unserer Zusammenkunft zu kommen, habe ich ihm nichts von meinen Absichten mitgeteilt. Verstehen Sie doch, dass, wenn Sie sich nicht versöhnen, ich zwischen Ihnen beiden wählen muss. Entweder Sie oder ihn. So lautet die Frage sowohl von seiner wie auch von Ihrer Seite. Ich will und darf mich nicht irren in der Wahl. Ihretwegen soll ich mit meinem Bruder brechen. Meines Bruders wegen soll ich mit Ihnen brechen. Ich will und kann jetzt Gewissheit erlangen. Ist er mir wirklich ein Bruder? Und von Ihnen, ob ich Ihnen teuer bin, ob Sie mich schätzen, ob Sie mir ein Gatte sein können.